Erster Paulus ging nach Derbe und Lystra. Dort war ein junger Mann. Er hieß Timotheus. Seine Mutter glaubte an Jesus, aber sein Vater war Grieche. Zweiter, die Freunde von Timotheus in Lystra und Ikonium sagten, dass er gut ist. Dritter, Paulus wollte, dass Timotheus mit ihm reist. Er beschnitt ihn, weil die Juden dort wussten, dass sein Vater Grieche war. Vierter, Paulus und Timotheus gingen in viele Städte. Sie erzählten den Leuten von den Regeln der Apostel und Ältesten in Jerusalem. Fünfter, die Gemeinden wurden stärker im Glauben. Jeden Tag wurden es mehr Menschen. Sechster, Paulus und seine Freunde reisten durch Phrygien und Galatien. Der Heilige Geist sagte, sie sollen nicht in Asien predigen. Siebter, sie wollten nach Bithynien gehen, aber der Geist von Jesus erlaubte es nicht. Achter, sie gingen an Mysien vorbei und reisten nach Troas. Neunter, in der Nacht hatte Paulus einen Traum. Ein Mann aus Mazedonien stand da und sagte, komm nach Mazedonien und hilf uns. Zehnter, nach dem Traum wollten sie sofort nach Mazedonien reisen. Sie dachten, Gott will, dass sie dort die gute Nachricht erzählen. Elfter, sie fuhren von Troas mit dem Schiff nach Samothrake. Am nächsten Tag fuhren sie nach Neapolis. Zwölfter, von dort gingen sie nach Philippi. Philippi ist eine wichtige Stadt in Mazedonien. Sie blieben dort einige Tage. Dreizehnter, am Sabbat gingen sie zum Fluss. Sie dachten, dort ist ein Ort zum Beten. Sie setzten sich und redeten mit den Frauen, die dort waren. 14. Eine Frau hieß Lydia. Sie verkaufte lila Stoffe und kam aus Thyatira. Sie glaubte an Gott. Der Herr half ihr, Paulus zuzuhören. 15. Lydia und ihre Familie ließen sich taufen. Dann bat sie Paulus und seine Freunde, wenn ihr denkt, dass ich an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt dort. Sie bat sie sehr darum. 16. Eines Tages gingen sie zum Gebetsort. Da trafen sie ein Mädchen. Sie konnte die Zukunft sehen und verdiente viel Geld für ihre Herren. 17. Das Mädchen lief hinter Paulus und seinen Freunden her und rief, diese Männer sind Diener von Gott. Sie zeigen euch den Weg zum Leben. 18. Das machte sie viele Tage lang. Paulus wurde wütend. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, geh aus ihr heraus. Im selben Moment ging der Geist aus ihr heraus. 19. Die Herren des Mädchens sahen, dass sie kein Geld mehr verdienen konnten. Sie packten Paulus und Silas und zerrten sie zum Markt vor Gericht. 20. Sie brachten Paulus und Silas vor die Richter und sagten, diese Männer machen Ärger in unserer Stadt. Sie sind Juden. 21. Sie erzählen von Bräuchen, die wir als Römer nicht annehmen dürfen. 22. Die Leute waren auch gegen Paulus und Silas. Die Richter ließen ihnen die Kleider wegnehmen und sie mit Stöcken schlagen. 23. Nachdem sie viele Schläge bekommen hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Sie sagten dem Gefängniswärter, er soll gut auf sie aufpassen. 24. Der Gefängniswärter brachte sie in den innersten Teil des Gefängnisses und machte ihre Füße in einem Holzblock fest. 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Lieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten zu. 26. Plötzlich gab es ein großes Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses wackelten. Alle Türen öffneten sich und die Ketten fielen von allen ab. 27. Der Gefängniswärter wachte auf und sah, dass die Türen offen waren. Er dachte, die Gefangenen sind weg. Er wollte sich mit seinem Schwert umbringen. 28. Aber Paulus rief laut, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. 29. Der Gefängniswärter bat um Licht. Er rannte hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas auf die Knie. 30. Er brachte sie heraus und fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? 31. Paulus und Silas sagten, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet, und deine Familie auch. 32. Sie erzählten ihm und seiner Familie von Gott. 33. In der Nacht wusch der Gefängniswärter ihre Wunden. Dann ließen er und seine Familie sich sofort taufen. 34. Er brachte sie in sein Haus und gab ihnen Essen. Er und seine Familie freuten sich sehr, dass sie an Gott glaubten. 35. Am Morgen schickten die Richter ihre Diener zum Gefängniswärter und sagten, lasst die Männer frei. 36. Der Gefängniswärter erzählte Paulus, was die Richter gesagt hatten, die Richter wollen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. 37. Aber Paulus sagte, sie haben uns ohne Gericht geschlagen. Wir sind römische Bürger. Sie haben uns ins Gefängnis geworfen. Jetzt wollen sie uns heimlich wegschicken? Nein. Sie sollen selbst kommen und uns herausholen. 38. Die Diener erzählten den Richtern, was Paulus gesagt hatte. Die Richter hatten Angst, weil sie hörten, dass Paulus und Silas Römer sind. 39. Sie kamen zu Paulus und Silas und entschuldigten sich. Sie brachten sie aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. 40. Paulus und Silas verließen das Gefängnis und gingen zu Lydia. Sie trafen die Freunde dort, sprachen mit ihnen und reisten dann weiter.